Kapitel 5, Übung A21. Sie hören jetzt ein Gespräch zum Thema gesunde Ernährung. Hören Sie zunächst Teil 1 und Teil 2 einmal. Beantworten Sie die Fragen in Stichworten. Teil 1. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer Reihe Ratgeber Gesundheit. Wir haben heute zwei Ernährungswissenschaftler bei uns zu Gast. Ich möchte ganz herzlich Frau Simone Perler und Herrn Dr. Ewald Frey hier im Studio begrüßen. Guten Tag. Guten Tag. Es geht in unserer Sendung um gesunde Ernährung und um eine Reihe neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf diesem Gebiet. Frau Perler, Sie haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der Sie eine rasante Entwicklung der Zunahme von übergewichtigen Kindern festgestellt haben. Ja, das ist richtig. Der Prozentsatz der übergewichtigen Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren lag 1985 bei 11,5%. Heute liegt er bei über 25%. Noch alarmierender sind die Zahlen bei den Mädchen. Da konnten wir 1985 noch einen Anteil von 10,6% verzeichnen. Heute dagegen liegt der Prozentsatz bei 33%. Das sind erschreckende Zahlen, denn das bedeutet, dass jedes dritte Mädchen zu schwer ist. Nun könnte man ja sagen, gut, mein Kind hat Übergewicht, was ist daran so schlimm? Wenn ein Kind deutliches Übergewicht hat, sollte man das schon aus medizinischer Sicht nicht zu leicht nehmen. Viele der betroffenen Kinder haben einen gestörten Glukosestoffwechsel. Mitunter tritt sogar Diabetes vom Typ 2 auf. Das ist eine Krankheit, die bisher nur bei älteren Menschen auftrat. Vor 20 Jahren war eine solche Krankheit für Kinderärzte unvorstellbar. Wo sehen Sie die Ursachen für diese Entwicklung? Was machen die Eltern falsch? Da müssen wir, glaube ich, mehrere Ursachen nennen. Als eine der Hauptursachen sehe ich die mangelnde Bewegung, zum Beispiel das stundenlange Sitzen vor dem Fernseher oder dem Computer. Dazu kommt, dass manche Eltern ihre Kinder oft mit dem Auto bis vor die Schule fahren. In der Schule hat das Smartphone in den Pausen die Rolle übernommen, die früher das Fußballspielen hatte. Ganz abgesehen davon, dass im Durchschnitt ein Drittel der Sportstunden ausfallen, weil Lehrer fehlen oder krank sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich die falsche Ernährung. Welche Lebensmittel sind besonders schädlich? Ein Problem ist sicherlich das zu fettreiche Essen. Eltern sollten beim Einkauf von Süßigkeiten, Schokolade, Sahne, Käse, Gebäck und Wurst besonders vorsichtig sein. In Deutschland nehmen Kinder und Jugendliche etwa 38% ihrer Kalorien in Gestalt von Fett zu sich. Das ist deutlich zu viel. In diesem Zusammenhang spielen auch das Fastfood-Essen und die Fertignahrungsmittel aus dem Supermarkt eine ganz wichtige Rolle. Teil 2. Ich würde gerne zu den Ursachen und den Auswirkungen der falschen Ernährung bei Kindern etwas ergänzen. Es gibt neue wissenschaftliche Untersuchungen, in denen bewiesen wurde, dass falsche Ernährung auch unmittelbare Auswirkungen auf das Verhalten haben kann. Britische Wissenschaftler haben zwei sehr interessante Experimente durchgeführt. Im ersten Versuch haben sie an jeden zweiten Insassen einer Jugendstrafanstalt täglich einen Cocktail aus Vitaminen, Spurenelementen und essentiellen Fettsäuren verteilt. Die anderen erhielten ein Scheinmedikament. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Nach 9 Monaten war die Gruppe mit dem vitaminreichen Nahrungszusatz deutlich weniger aggressiv als die Vergleichsgruppe. Die Anzahl von Verstößen gegen die Gefängnisordnung verringerte sich um 1/3. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass Nahrung viel mehr bewirkt, als nur das Hungergefühl zu stillen. Der zweite Versuch, den ebenfalls britische Wissenschaftler durchgeführt haben, galt den Zusatzstoffen, die bestimmten Nahrungsmitteln beigefügt sind. Darf ich mal kurz dazwischen fragen, welche Zusatzstoffe? Zum Beispiel Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. In England hatte sich eine Reihe von Firmen, die Schulspeisen herstellen, verpflichtet, 14 Tage lang Essen ohne die genannten Zusatzstoffe für die Schüler herzustellen. Daraufhin ist die Ruhe- und Lernbereitschaft in den Klassen enorm angestiegen. Die Wissenschaftler waren selbst so überrascht davon, dass sie das Experiment erweitert haben. Danach sind 14 Tage lang 2 Jungs, Zwillingsbrüder, deren Intelligenz und Temperament immer gleich waren, unterschiedlich ernährt worden. Bei einem Jungen wurden Süßstoffe, Geschmacksverstärker und Farbstoffe aus dem Essen entfernt. Dieser Junge schnitt anschließend bei einem Intelligenztest 15% besser ab als sein Zwillingsbruder. Diese Zusatzstoffe, die in den meisten Fertigprodukten enthalten sind, haben offensichtlich viel größere Auswirkungen auf die Menschen, als wir bisher annahmen. Wie schwer ist es für Jugendliche und auch für Erwachsene, die dürfen wir ja nicht vergessen, sich dem Fastfood-Trend zu entziehen oder zumindest weniger Fastfood und Fertignahrungsmittel zu verzehren? Das ist meiner Meinung nach wirklich schwer, denn kaum jemand erzeugt seine eigene Nahrung noch selbst. Das ist nun mal der Lauf der gesellschaftlichen Entwicklung. Und auch gekocht wird zumindest in den Industriestaaten immer seltener. Fertigprodukte haben die mühsame Feldarbeit und die vielen Stunden, die man zum Kochen benötigt, abgelöst. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Eat and Run, dieser Werbespruch einer modernen Fast-Food-Kette, beschreibt den gesellschaftlichen Zustand ziemlich genau. McDonald's zum Beispiel wirbt damit, dass ein Hamburger in 15 Sekunden verkauft wird und in 2,5 bis 4 Minuten aufgegessen ist. Hören Sie nun Teil 3 des Textes. Entscheiden Sie während des Hörens oder danach, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Hören Sie danach den gesamten Text ein weiteres Mal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Teil 3. Wenn ich dazu gleich noch was ergänzen darf. Wie Herr Frey eben richtig gesagt hat, gibt es für das gemeinsame Einkaufen und das gemeinsame Kochen in den Familien oft keine Zeit mehr. Eltern sollten unbedingt dazu übergehen, mit ihren Kindern gemeinsam zu kochen. Das fördert einen viel bewussteren Umgang mit den Lebensmitteln. Und eine gemeinsame Mahlzeit am Tag, zum Beispiel das gemeinsame Abendessen, ist von ganz großer Bedeutung, damit die Kinder nämlich lernen, nicht einfach etwas aus dem Kühlschrank in sich hineinzustopfen. Essen ist ja auch eine soziale Angelegenheit. Eltern haben hier wirklich eine sehr wichtige Aufgabe und eine schwierige Aufgabe, das muss man dazu sagen. Denn Kinder sind die wichtigste Zielgruppe in den milliardenschweren Reklamekampagnen der Lebensmittelindustrie. Bei den privaten Fernsehsendern wird in jedem dritten Werbespot für Lebensmittel geworben. In der Vorabendzeit, also wenn die Kinder und Jugendlichen vor den Fernsehapparaten sitzen, handeln 80% der Spots von Fastfood, Snacks und Süßigkeiten. So nach dem Motto, iss Kartoffelchips, dann kommst du in Partylaune. Sollen Eltern Fastfood oder Süßigkeiten vielleicht einfach verbieten? Nein, auf keinen Fall. Verbote führen nicht zum gewünschten Erfolg. Man sollte eine vernünftige Zusammenstellung aus Gemüse und Kartoffeln, in Maßen Milch und Fleisch und ab und zu Süßigkeiten oder Kartoffelchips in kleinen Mengen anstreben. Auch Erwachsene müssen ihre Ernährungsgewohnheiten überdenken und eventuell ändern. Ein paar Süßigkeiten und Kartoffelchips sind also erlaubt. Ja, natürlich. Alles in Maßen und kleinen Mengen. Übrigens sollte man auch die Getränke nicht vergessen. Limonade und Cola enthalten in großen Mengen Zucker. In einer x-beliebigen Literflasche Limonade stecken bis zu 36 Würfel Zucker. Es gibt Schulen, die inzwischen die Getränkeautomaten wieder entfernen lassen. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Es reicht schon, wenn man bestimmte Getränke mit Wasser mischt. Wir würden schon sehr viel weiter kommen, wenn wir uns bei der Auswahl der Nahrung mehr Zeit lassen und ab und zu unseren Kopf einsetzen würden. Frau Perla, Herr Dr. Frey, wir sind mit unserer Zeit schon am Ende. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.